Kinder, 100.000 Rudelein. Hat man nicht mit seinen Kindern 100.000 Rudelein, 100.000 Rudelein, 100.000 Rudelein, hat man nicht mit seinen Kindern 100.000 Rudelein. Ohne Flug vorbei. Was ich immer alle Tage meiner Tochter Liesken sage, gehet ohne Flug vorbei, gehet ohne Flug vorbei. Was ich immer alle Tage meiner Tochter Liesken sage, gehet ohne Flug vorbei. Was ich immer alle Tage meiner Tochter Liesken sage, gehet ohne Flug vorbei, gehet ohne Flug vorbei. Was ich meiner Tochter sage, gehet ohne Flug vorbei. Hat man nicht mit seinen Kindern 100.000 Rudelein? Hunderttausend Rudelei, hunderttausend Rudelei, hat man nicht mit seinen Kindern hunderttausend Rudelei, hunderttausend Rudelei.